Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stefan, auch bekannt als X-Tra-Tobi, und ich sitze jetzt zusammen mit Katrin Hilger. Katrin, du kommst aus Hessen, richtig? Jupp, ich bin aus dem KV Frankfurt und bin stellvertretende Pressesprecher des LV Hessen. Und ihr habt da so eine komische Nummer mit Taxifahrern und Kameras, erklär mal eben. Ja, also uns ist neulich ein Ticket im KV Frankfurt gelandet, wo sich einige Taxler beschweren, dass sie jetzt für 600, 700, 800 Euro Kameras in ihren Taxis installieren sollen. Diese Kameras filmen allerdings nicht den Verkehr da draußen oder zeigen lustige Filme, sondern nein, die filmen die Fahrgäste. Und zwar wird es so gemacht, wird ein Film, davon wird ein Screenshot mit einem gut sichtbaren Bild von jeder Fahrt einmal an die Taxizentrale geschickt. Das Ganze soll der Sicherheit der Fahrer dienen. Und ist natürlich wieder ein weiterer Schritt in Richtung Überwachung, was wir ziemlich entsetzlich finden. Ja, gut, den Piraten ist das alle vollkommen klar, warum das Überwachung ist und warum das entsetzlich ist, aber man wird doch die ganzen Straftäter, die würde man dann noch sofort filmen und dann begehen die ja gar nicht erst die Straftat. Also wir haben ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, dass die Taxi-Überfälle meistens von Junkies, total Betrunkenen und so weiter begangen werden. Und ich glaube, denen ist eine Kamera völlig egal. Es ist auch so, dass dann ja diese Tat begangen worden ist und der ist gefilmt. Also letztendlich ist der Taxifahrer ja nicht geschützt worden, sondern man erleichtert im Prinzip den Behörden nachher die Strafverfolgung. Es ist aber nun so, dass ein Taxi gehört ja auch zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und soweit wir jetzt noch mit dem Datenschutz her, ist es ja völlig verboten, dass man auch in jedem öffentlichen Verkehrsmittel mitfilmt. Da gilt also das gleiche Irrglaubensprinzip wie bei den Kameras, die an irgendwelchen Brennpunkten eingesetzt werden sollen. Wenn eine Vergewaltigung passiert, dann wird die Kamera nicht von der Laterne klettern und die Vergewaltigung verhindern. Sie wird sie maximal aufzeichnen und eventuell die Strafverfolgung erleichtern. Aber die Tat an sich ist geschehen. Und es ist nicht so, dass die Taxifahrer dann sagen, super, wir werden jetzt ja alle geschützt, sondern das, was ihr als Resümee gehört habt, ihr werdet es ja nicht statistisch ausgewertet haben, ist das so, dass die Taxifahrer sich darüber beschweren? Es ist zwiegespalten. Also die einen Taxifahrer sagen, ja, es würde eine gewisse Menge an Sicherheit für sie subjektiv gäbe es dieses Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sich da massiv darüber beschweren. Zum einen weil aus den vorher genannten Gründen, dass sie einfach sagen, nee, nutzt nichts, wenn ich zusammengeschlagen worden bin, bin ich zusammengeschlagen. Im blödsten Fall nimmt der wahrscheinlich auch noch die Kamera von der Decke mit. Dann bringt es auch gar nichts. Und zum anderen ist es natürlich für kleine Taxifahrer ein großes Investment. Manche haben ein eigenes Taxi und müssten dann auf eigene Kosten diese Kamera einbauen, warten und sonstiges. Für die ist 800 Euro schon was. Und es ist natürlich auch, da ist auch wieder so eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Und die dritte Sache, die auch nicht ganz von der Bettkante zu hüpfen ist, ist ja, dass es Taxler gibt, die sagen, ihr Chef nutzt es, um sie zu überwachen. Weil es ist ein großes Problem im Taxigewerbe mit angeblichen Schwarzfahrereien. Also es ist jetzt mittlerweile im Gespräch, dass Taxiunternehmen sogar sowas wie Gewichtsmesser im Taxi installieren wollen, um zu prüfen, zu welcher Zeit ist ein Taxi besetzt und zu welcher Zeit nicht. Das habt ihr in Hessen noch nicht. Ich kenne das schon seit 10 Jahren. Also in dem Raum, wo ich gebürtig herkomme, Wesel, ist das absoluter Standard. Also für uns ist es jetzt relativ, also wir haben uns jetzt neu als Piraten mit dem Taxigewerbe beschäftigt und für uns zumindest war es jetzt neu. Vielleicht ist es Standard, das müssen wir noch recherchieren. Ich kann den Bernd Pirat hier Zentrum Ruhrgebiet fragen. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr schon so Gewichtsmessungen in Taxen, um zu kontrollieren, ob schwarz gefahren wird oder nicht? Stichwort Überwachung der Taxifahrer. Weißt du, wann ich das letzte Mal Taxi gefahren bin? Das war irgendwo beim Schützenfest in Büderich, da war ich so glaube ich, dass ich mitbekommen habe, aber ich weiß davon nichts. Müsste ich mal recherchieren, ob wir so gut sind. Die Welt ist interessant zu hören. Aber gut, okay. Aber die Piraten sagen, wollen wir eigentlich auch nicht. Natürlich ist es eine Überwachung, weil natürlich auch, ich meine, so wie ich das kenne, da weiß ohnehin der Arbeitgeber, wo das Taxi sich gerade aufhält und wir haben GPS, das ist alles gar kein Thema mehr. Wen geht es denn an, wie schnell ich bin? Ja, jetzt sind wir wieder beim Überwachungspunkt. Wenn gelockt würde, dass du derjenige bist, der fährst und das... Das könnte man ja mit der Kamera abgleichen. Dann hast du nämlich sein Gesicht, das kannst du über Facebook. Dann haben wir den... Jetzt steigt der... Das Gewicht? die Route. Du kriegst über diese Sachen so viele Informationen über mich. Wenn ich dann auch so doof bin und mein Facebook-Profil offen öffentlich mache, kannst du das damit verknüpfen und alles so weiter und so fort. Also ich sehe da sehr, sehr kritisch. Ich habe das von einer Mann gekriegt, aber... Wäre möglich, das darf man nicht vergessen. Es gibt wohl auch schon ein Pilotprojekt übrigens von dieser ganzen Geschichte in Bremen. Da gibt es wohl Taxis mit Kameras. Und ich glaube, es ist gerade eins am Start in Berlin. Aber da sind wir noch dran. Wir haben dieses Ticket letzte Woche gekriegt und sind gerade da heftig am Recherchieren. Okay, Katrin, dann haben wir mal kurz einen Überblick. Ich denke mal, wir hören demnächst öfter was aus Hessen von euch. Ich hoffe, ja. Dann meldet euch einfach mal. Und vice versa hoffe ich, dass ich auch irgendwas aus Nordrhein-Westfalen mal rübergewachsen kriege. Aber klar. Schön. Wir wollen die Schnittstelle sein. Juhu. Alles klar. Katrin, danke. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.